König Ödipus, Schlussszene. Ein Diener kommt aus dem Palaste, der Chor. Diener, o edle Bürger Thebes, welche Tat sollt ihr vernehmen, sehn mit eignen Augen, welch neue Klage werdet ihr erheben, liebt ihr das Haus der Labdakiden noch, denn nicht der Istros, nicht der Phasis wäscht die Gräuel sühnend ab, die diese Mauern verbergen. Ach, ein neuer Frevel wird sogleich am Licht erscheinen, den nicht Not, nein, freie Wahl gebar. Die traurigsten von allen Übeln sind die selbst geschaffnen. Chor. Ach, schwer genug ist schon das frühere Leid, das wir vernommen, was kam noch hinzu? Diener, es ist geschwind zu sagen und zu hören, die teure Jokaste, sie ist tot. Chor, o Unglückselige, aus welchem Anlass? Diener, sie selber durch sich selbst. Das Schmerzlichste der Tat ist euch erspart, der eigne Anblick. Doch will ich euch das Los der Unglückseligen verkünden, insoweit es mir bekannt. Sie trat zur Halle ein, in Leidenschaft erglühet, eilte sie ins Schlafgemach und raufte sich das Haar mit beiden Händen, dann schloss sie ungestüm die Türe zu. Wir hörten sie des Laios Namen rufen, des längst Verstorbenen, hörten, wie sie laut den grausen Spruch des Gottes wiederholte, der ihren Sohn zum Mörder ihres Gatten und sie zur Gattin ihres Sohnes machte. Sie flucht dem Bett, auf dem sie mit dem Gatten den Gatten, mit dem Kinde Kinder zeugte. Wie sie geendet dann, ich weiß es nicht, denn schreiend kam Ödipus jetzt herein, so daß wir uns zu ihm von jener wandten. Er rannte wild umher und schrie, wir sollten ein Schwert ihm geben. Nach der Gattin sucht er, die keine Gattin, seine Mutter ist und seiner Kinder Mutter. Keiner zeigte von denen, die zugegen, ihm den Weg zu ihr. Es war ein Gott, der ihn geführt. In seinem Wahnsinn heult er laut und stürzte zur Tür des Schlafgemachs und sprengte sie gewaltsam auf und stürmte wild hinein. Wir nach. Da sahen wir sie ans Seil geknüpft. Bei diesem Anblick brüllt der Arme grässlich und löst das Seil, das sie zu Boden fällt. Und nun, es war ein schauderhafter Anblick, er reißt die goldnen Spindeln, die zum Schmuck sie trug, aus ihrem Kleid und stößt sie sich in beide Augen, ruft, weil sie die Schande, die er geduldet und begangen, nicht gesehen, so solle Nacht vor ihnen bergen, sie, die er nimmer sehen gedurft, so sollen sie nimmer finden, die er einst gesucht. Nicht einmal, zwei- und dreimal bohrt er tief sie in die Augenhöhlen. Statt der Tränen ergießt ein Doppelstrom von schwarzem Blute sich über seine Wangen. Also hat dasselbe Weh sie beide, Weib und Mann, dahingerafft. Es war ein schönes Glück, das er uns schuf in bessern Tagen. Doch heut kommt über uns die Not, das Schicksal, der Tod, die Schmach, jedwedes Leid, was irgend nur Namen hat. Nein, keines, keines fehlt. Chorführer. Ruht jetzt von seinem Leid der Jammerfalle? Diener. O nein, er schreit, man soll die Tore öffnen, ihn allem Volke Thebes zeigen, ihn, der seinen Vater schlug und seine Mutter. Entsetzlich, unaussprechlich ist sein Schrein, und seinem eignen Fluch gehorchend will er sich aus dem Lande bannen und nicht länger als ein Verfluchter in dem Hause weilen und ohne Schutz und Führer. Ach, sein Elend ist nicht zu tragen. Sieh, es öffnen sich die Tore, und ihr sollt ein Schauspiel sehen, das selbst das Herz des Todfeinds rühren muß. Ödipus von Sklaven begleitet, der Chor. Chor. Schrecklich Leid der Menschheit grauen, schrecklichstes, das je zu schauen meine Augen fanden. Welcher Wahnsinn hat dein Haupt, unglückseliger, beraubt und gelegt in Banden, welcher Gott in seiner Wut stürzt auf dich des Unglücks Flut? Vieles hätt ich noch zu fragen, vieles hätt ich noch zu sagen, vieles, doch ich wage nicht, dir zu sehn ins Angesicht, denn mich faßt ein Grauen, dieses Leid zu schauen. Ödipus. Wehe, wehe, wohin gehe ich verlorner, Leiderkorner, wo erschallet und verhallet meine Stimme, wo im Grimme schleuderst du mich Schicksal hin, wehe, Schmach ist mein Gewinn. Chor. Du gehst dahin in Nacht und Grauen, das nicht zu hören, nicht zu schauen. Ödipus. Rings um mich Nacht, das Wetter kracht, grauenvoller Tag, und Schlag auf Schlag trifft Haupt und Herz. Zwiefacher Schmerz durchwühlt die Brust, was ich gemußt vollbringen eh. Was ich von Weh erlitten hier, das nagt an mir. Chor. Zwiefach hat dich weh geschlagen, zwiefach tönen deine Klagen. Ödipus. Wer da, wer spricht? Du, Freund, der nicht mich noch verließ, mich nicht verstieß? Du harrest aus in Nacht und Graus beim blinden Mann. Ob auch fortan mein Auge dich nicht sieht, o sprich, so kennt mein Ohr dich wie zuvor. Chor. Frevler, mit den eignen Händen wagtest du, dein Aug zu schänden. Ödipus. Phoibos, Phoibos war's, des Hand über mich dies Leid gesandt, doch die Augen, ich, ja, ich war's, der sie getroffen. Sprich, was noch gibt's, das ohne Grauen sie vermöchten anzuschauen? Chor. Wehe, dass du wahr gesprochen. Ödipus. Was schaute gern mein Auge noch, was liebte meine Brust wohl noch, was tönte süß ins Ohr mir noch, beraubt des Heils, beraubt der Sinnen, o eilet, führet mich von hinnen, wer ist verderblich, so wie ich, wer ward zum Fluch gemacht wie ich, wen schlug der Götter Zorn wie mich? Chor. Unselig ist dein Schicksal, dein Bewusstsein, o hättest nimmer du dich selbst erkannt. Ödipus. Fluch dem Manne, der mich fand, der mir los die Füße band, der vom Tode mich erlöst, der mir Nahrung eingeflößt, allem Weh war ich entnommen, wär ich hilflos umgekommen. Chor. Wehe, dass du wahr gesprochen. Ödipus. So schlug ich meinen Vater nicht, so freit ich meine Mutter nicht, so fluchte ich mir selber nicht. Nun aber ward mir mit dem Leben der Gram, das Leid, der Fluch gegeben. Nun hassen alle Götter mich, nun traf der Leiden größtes mich, und gäb's ein größeres, träf es mich. Chor. Doch was du selbst dir angetan, ich meine, es wäre besser gar nicht sein als blind. Ödipus, o schweiget, schweiget, überleget nicht, ob es das Beste war, was ich getan. Mit welchen Augen hätt ich schauen können den Vater in der Unterwelt, die Mutter, an denen ich verbrach, was abzubüßen, kein Tod genüget, oder sollt ich sehn, wie meiner Kinder Sündensaat gedeiht und grünt und blüht? Mit diesen Augen nimmer, auch nicht die Vaterstadt und ihre Türme und ihre Götterbilder will ich schauen, seit ich mich selbst mit meinem Fluch getroffen, mich, der aus Thebes bestem Blut entspross, als jenen Frevler, den der Gott als Mörder des Laios kundgetan, hinauszustoßen. Ich, der ich selbst die Schmach an mir enthüllt, ich sollte euch ins Angesicht noch sehn? O nein, o nein! Und könnt ich auch die Ohren mir noch verstopfen, daß kein Laut von außen hinein mehr dränge. Ja, ich wollte mich versagen ganz und gar in meinem Leide. Ha, blind und taub, es ist so süß, so süß, beraubt der Sinne vor dem Leid sich bergen. Warum, o Kithairon, hast du mich nicht getötet, daß ich nimmer vor den Menschen als meiner Eltern Kind mich offenbarte? Ich fluche dir und dir auch, Korinthos, und dir auch, Polybos. Mein Dank ist Fluch, daß ihr die Schlange außen bunt und glatt, doch innen Gift erfüllet, großgezogen. Hie steh ich ein Verworfner, Sohn Verworfner, Fluch über Wald und Tal, die Zeugen waren von meiner Schandtat, Fluch und Aberfluch dem Boden, welcher meines Vaters Blut, das ich vergossen, gierig in sich sog, der mich ertrug und der mich von sich ließ, damit ich größeren Frevel noch beginge, Fluch jenen Unglücksehen, die mich zeugten, die mir zum Weib die eigne Mutter gaben, die Väter, Brüder, Söhne, Mütter, Weiber schmachvoll vermischten, die, was je auf Erden für schändlich und verrucht gegolten, übten. Ha, das Verruchte nur zu nennen, ist verrucht, drum fort von hier, in eine Wüste verstoßet mich, erschlagt mich, schleudert mich ins Meer, damit ihr nimmer mich erblickt, ergreift mich. Fürchtet ihr, mit meinem Fluche euch zu besudeln? Fürchtet nichts, mein Elend, es ist so ungeheuer, außer mir vermag kein Sterblicher es zu ertragen. Chorführer. Im rechten Augenblick kommt Kreon dort, er ist mit Rat und Tat dir beizustehn, gewiß bereit, denn er allein kann künftig des Landes Schutz statt deiner sein. Ödipus. Weh mir, wie soll ich ihn empfangen, kann mir Treue beweisen, dem ich solches Unrecht tat? Kreon. Ödipus. Der Chor. Kreon. Nicht dein zu höhnen komm ich her, Ödipus, noch dir Beleidigungen vorzuwerfen, doch ihr, wenn ihr das Menschliche nicht achtet, so scheuet doch des Phoibos ewigen Strahl, der alles, was da lebt, ernährt und zeiget, nicht unverhüllt, das grausige Verbrechen, das nicht die Erd in ihrem Schoße duldet, das nicht des heiligen Regens Tau benetzt und das das Licht der Sonne nicht erträgt, führt ohne Säumen ihn ins Haus hinein, denn nur den Blutsverwandten ist es Pflicht, das Leid zu schauen, was Verwandte traf. Ödipus. Bei allen Göttern, da du meine Furcht getäuscht und gütig mir dem Frevler nahst, so tue dir, nicht mir zum Heile, was ich bitte. Kreon. Und was wünschest du? Ödipus. Verstoße mich ohne Säumen aus dem Lande, lass in eine Wüste, wo kein Aug mich sieht, wo keine Stimme mich begrüßt, mich führen. Kreon. Es wäre schon geschehn, des sei gewiß, wollt ich nicht erst den Gott deshalb befragen. Ödipus. Sein Spruch ist klar, es trifft den Vater Mörder, mich, den Verruchten, trifft der Tod. Kreon. So war der Götterspruch, doch wie sich alles jetzt gestaltet, scheint es besser, daß noch einmal den Gott wir fragen. Ödipus. Ach, warum noch einmal? Kreon. Jetzt wirst du selber wohl dem Gotte glauben. Ödipus, und ich beschwöre und ich flehe dich, der in dem Hause drinnen gib ein Grab, wie du's den deinen schuldig bist, doch mich soll meine Vaterstadt nicht würdig achten, mich als Bewohner aufzunehmen, nein, lasst bergen mich die Klüfte Kithairons, er ist der meine, denn zum Grabe hatten mir ihn die Eltern schon dereinst ersehn. Dort will ich sterben, wo mein Tod bestimmt mir war. Doch ist mir's klar, es werde mich nicht eine Krankheit töten, noch auch sonst ein Zufall, nimmer wär ich sonst dem Tode entgangen, wär's nicht zu gewaltigem. Es falle nun mein Los, wie's immer will, doch meine Kinder. Kreon, für die Söhne brauchst du nicht für zu sorgen, sie sind Männer, die Not des Lebens darf sie nicht erreichen, Ach, aber meine Töchter, ach, die Armen, die stets das Mahl und alles, was ich selber besaß, mit mir geteilt, für diese Sorge. Und ist es möglich, lass noch einmal mich in meine Arme die Verlassenen schließen, o rufe sie, ich flehe dich. Geh, edler Mann, wenn diese meine Hand sie nur berührte, hielt ich sie für mein, wie damals, als mein Auge sie noch sah. Die Kinder werden herausgeführt. Was höre ich? Ja, ja, sie sind's. Ich höre schluchzen, meine lieben Kinder. Hast du, o Kreon, sanft bewegt von Mitleid, mir meine Lieblinge gesandt? Kreon, du irrest nicht, ich war es, der sie rief. Ich dachte mir, dass du es wünschen würdest. Ödipus, so sei gesegnet, möge dich der Gott auf deinem Lebenswege gnädiger führen als mich. Wo seid ihr, meine holden Kinder, o kommt und fasset eures Bruders Hände, die eures Vaters Augen so zerstörten. Seht, meine Kinder, ich, der euch erzeugt, mit jenem Weibe, das mich selbst gebar, bewusstlos und bedachtlos, ich bewein euch, denn sehen, sehen kann ich euch nicht mehr. Ich wein um eure schauderhafte Zukunft, die ihr noch tragen müsst. Ach, ihr Verlornen, wer wird euch gastlich seine Türen öffnen, wenn andere jubeln und die Augen weiden am festes Glanze, geht ihr heim und weint. Wenn ihr zu Jungfrauen hold erblühet einst, wo ist der Mann, der euch zur Gattin wählt? Wer scheut sich nicht, die Schmach auf sich zu laden, die schauderhaft auf meinen Eltern lastet und auf den euren? Euer Vater hat erschlagen seinen Vater, hat die Mutter zum Weibe sich genommen und von ihr, der er entsprossen selber, euch empfangen. Das ist der Fluch, der auf euch lastet. Niemand wird ihn mit euch zu teilen wagen. Niemand. Ihr müsst verderben, einsam und verlassen. O Sohn des Menoikeus, ich flehe dich, nimm dich der Weisen an, sei ihnen Vater, du weißt, ihr Vater, ihre Mutter starben, sie sind die deinen, lass sie nicht als Bettler trostlos durchs Leben irren, lade nicht den Fluch auf sie, der mich getroffen hat. Erbarm dich ihrer, sieh doch ihre Jugend, und wie sie ach so ganz verlassen sind, sei ihnen Rat und Trost, gelobe mir's durch deinen Handschlag, edler, braver Mann. Ihr aber, meine holden Kinder, hättet ihr schon Verstand genug, ich gäbe wohl euch manche Lehre noch, so nehmet nur den Wunsch noch hin, die Not des Lebens möge euch nicht erreichen und ein besseres Los mög euch beschieden sein als eurem Vater. Kreon, hemme deine Klage nun, geh hinein, um auszuruhen. Ödipus, ich gehorche, doch mit Leid. Kreon, alles hat ja seine Zeit. Ödipus, eines nur noch fleh ich dich. Kreon, sag es denn. Ödipus, O sende mich aus dem Vaterlande fort. Kreon, das bestimmt des Gottes Wort. Ödipus, ach, die Götter zürnen mir. Kreon, so gewähren sie es dir. Ödipus, meinst du? Kreon, nicht in Unverstand mein ich, was mir unbekannt. Ödipus, führe mich denn fort von hier. Kreon, lass die Kinder, folge mir. Ödipus, nein, ich will sie fest umschlingen, niemand soll sie mir entringen. Kreon, alles willst du dir erzwingen, denke, was du dir erzwungen, ist dir nicht zum Heil gelungen. Chorgesang, seht, Bewohner Thebes, seht ihn, der jetzt von hinnen geht, seht Ödipus, der die Nacht dunkler Rätsel klar gemacht, seht den besten aller Herrn, welcher ohne Neid und gern seiner Bürger Glück gesehn, seht ihn nun von hinnen gehn, all sein Reichtum, seine Macht, schwand in Elend, Graus und Nacht. Darum keinen Erdgebornen preiset als zum Glück erkornen, bis er ohne Leid und Klagen seinen letzten Tag ertragen, bis zum Ziele seines Strebens er gelangt und seines Lebens.